Good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My amazing and wonderful heavenly people. Meine fantastischen und wunderbaren himmlischen Leute. My friends of the incredible new race. Meine Freunde von der großartigen neuen Rasse. The race of the second Adam. Der Rasse des letzten Adam. Who will show this world how amazingly kind and good our God really is. Die diese Welt zeigt, wie erstaunlich freundlich und gut unser Gott wirklich ist. This is what all of the creation has been longing for. Darauf wartet die ganze Schöpfung seit langem. And I'm so glad that there are now more people who are part of this. Ich freue mich sehr, dass jetzt mehr Menschen Teil davon sind. Let's continue. Machen wir weiter. Now here's what he says in verse 50. In Vers 50 heißt es: Now I tell you this. Nun sage ich euch, my brothers and sisters, meine Brüder und Schwestern, flesh and blood are not able to inherit the kingdom realm of God. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Neither will that which is decaying be able to inherit what is incorruptible. Und auch das Verwesende wird das Unvergängliche nicht erben können. So, what is Paul even saying here? Was sagt Paulus hier überhaupt? Let's remember the entire beautiful context. Erinnern wir uns an den ganzen schönen Zusammenhang. He is talking about the natural Adamic race, ordinary natural people. Er spricht von der natürlichen Rasse Adams, den gewöhnlichen natürlichen Menschen. And then he's talking new creations, people from the same race as Jesus Christ. Dann spricht er von Menschen neuer Schöpfung, die aus der gleichen Rasse wie Jesus Christus stammen. So in the context, it's clear for me to understand, aus dem Zusammenhang heraus verstehe ich, that you cannot be part of the kingdom of heaven as a natural person, like a part of the Adamic race. Dass man als natürlicher Mensch, als Teil der Rasse Adams, nicht Teil des Himmelreichs sein kann. So just like people who have never been saved cannot inherit the kingdom of God. Genau wie Menschen, die noch nie gerettet wurden, das Reich Gottes nicht erben können. That's what he talks about when he talks about flesh and blood. He talks about normal Adamic people. Davon spricht er, wenn er über Menschen aus Fleisch und Blut spricht. Er spricht von normalen adamischen Menschen. That's a logical conclusion. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Just in the same way, he says. Genauso sagt er. Neither will that which is decaying be able to inherit what is incorruptible. Auch das Verwesende wird das Unvergängliche nicht erben können. Now remember, he's talking about two races. That's been the argument for the last few verses. Erinnere dich daran, dass er von zwei Rassen spricht. Das ist das Thema der letzten paar Verse. He's talking about the natural and the spiritual. He clearly said that. Er spricht über das Natürliche und das Geistliche. Das sagt er deutlich. When he talks about the incorruptible, wenn er vom Unvergänglichen spricht, he talks about heaven. Meint er den Himmel. The eternal life there. Und das ewige Leben dort. So what Paul is saying is a very simple thing. Was Paulus also sagt, ist ganz einfach. He says that decaying will not be able to inherit the incorruptible. Er sagt, dass das Verwesende das Unvergängliche nicht erben kann. What is decaying? Was ist Verwesung? He said it before. He said our normal natural body is going to decay. Er hat es bereits gesagt. Er sagte, dass unser natürlicher Leib verwesen wird. So neither will your physical body, the one you have right now, will be able to go to heaven. Also kann weder dein physischer Leib, den du jetzt hast, in den Himmel kommen. You're going to get a new body. That's why you have to die and be resurrected. Du wirst einen neuen Leib bekommen. Deshalb musst du sterben und auferweckt werden. Neither can anybody that is part of the Adamic race inherit God's kingdom. Ebenso wenig kann jemand, der zur Rasse Adams gehört, Gottes Reich erben. That's why anything to do with God, you have to access through Jesus Christ. Deshalb musst du alles, was mit Gott zu tun hat, durch Jesus Christus erlangen. There is a whole humongous group of people growing worldwide. Weltweit wächst eine riesige Gruppe von Menschen, that have believed a terrible, terrible lie. Die eine äußerst schreckliche Lüge glaubt. And the terrible lie is that everybody can just connect with God, their creator. Die schreckliche Lüge ist, dass jeder ganz einfach mit Gott, seinem Schöpfer, in Verbindung treten kann. But that's not true. Aber das ist nicht wahr. You can't just come to God and say, I'm created in your image, I will connect with you. Du kannst nicht einfach zu Gott kommen und sagen, ich bin nach deinem Ebenbild geschaffen, ich verbinde mich mit dir. God, I believe in you. Gott, ich glaube an dich. Help me. Hilf mir. And now you are connected with God just because you asked him for help. Und nun bist du mit Gott verbunden, nur weil du ihn um Hilfe gebeten hast. That's not how it works. So funktioniert das nicht. Remember in Acts chapter 10? Erinnere dich an Apostelgeschichte Kapitel 10. There was also a man who tried to connect with God. Da war auch ein Mann, der versuchte, mit Gott in Verbindung zu treten. His name was Cornelius. Sein Name war Cornelius. He prayed and he gave money to the poor. Er betete und gab Geld für die Armen. Both are recommendable things that Jesus said we should do. Beide sind empfehlenswerte Dinge, von denen Jesus sagt, dass wir sie tun sollen. So even though his prayer and the money, the giving came before God, the angel told him. Obwohl sein Gebet und die Geldspende vor Gott kam, das sagte ihm der Engel. That did not connect him with God. Verband ihn das nicht mit Gott. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? So God accepted his money and God accepted his prayer, but God didn't accept the person. Gott akzeptierte sein Geld und Gott akzeptierte sein Gebet, aber Gott akzeptierte nicht die Person. God did not accept Cornelius. Gott hat Cornelius nicht angenommen. But because God saw that Cornelius desired God, he sent Peter to preach Jesus Christ. Aber weil Gott sah, dass Cornelius sich nach ihm sehnte, sandte er Petrus, um Jesus Christus zu predigen. That's why you can't tell people just connect yourself to your creator. You can't do that. Deshalb kannst du den Menschen nicht sagen, verbinde dich einfach mit deinem Schöpfer. Das kannst du nicht tun. Your prayer might come to God, so might your money and all your good deeds, they might all come to God. Ja, dein Gebet mag bei Gott ankommen, genauso wie dein Geld und all deine guten Taten. Das mag alles bei Gott ankommen. Sure, when you do good things, doing them for God, God will look at them and God will like it. Sicher, wenn du Gutes tust und es für Gott tust, wird Gott es anschauen und es wird ihm gefallen. Some people think that when people do good things for God, even though they're not Christians, it's a bad thing. No, it's a good thing. Einige Leute denken, dass es etwas Schlechtes ist, wenn Menschen Gutes für Gott tun, obwohl sie keine Christen sind. Nein, es ist eine gute Sache. It just doesn't get you accepted before God. Es führt nur nicht dazu, dass du von Gott angenommen wirst. Acceptance only comes through putting your faith in Jesus Christ. Annahme bekommst du nur durch deinen Glauben an Jesus Christus. And this is the simple truth that Paul is teaching us here. Das ist die einfache Wahrheit, die Paulus uns hier lehrt. Kingdom is not for people of the Adamic race. Das Reich Gottes ist nicht für Menschen der Rasse Adams. And heaven is not a place for physical bodies. Und der Himmel ist kein Ort für physische Leiber. Simple, right? Ganz einfach, oder? Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter. See you. Bis dann.